Die Eröffnungsfeier der Augenklinik Yugyong fand am 30. Oktober statt. Daran nahmen teil Cha Tae-bok, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Gesundheitswesens, die Belegschaft der Klinik, die Erbauer und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Cha Tae-bok, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, hielt die Eröffnungsrede. Er unterstrich, die Errichtung der herrlichen Augenklinik Yugyong habe die Überlegenheit und Lebenskraft des sozialistischen Gesundheitssystems der DVK, in der die Volksmassen im Mittelpunkt stehen, vor aller Welt demonstriert und allen Armeeangehörigen und dem gesamten Volk, die sich zum Aufbau eines starken sozialistischen Staates erhoben haben, große Freude bereitet. Die Klinik sei eine wertvolle Frucht der Politik der Großen Partei der Arbeit Koreas für Gewichtlegung auf das Volk, Hochachtung des Volkes und Liebe zum Volk. Die Augenklinik sei in Hinsichten auf Ästhetik, Bequemlichkeit und Nutzbarkeit als eine harmonische Basis für medizinische Betreuung, ein energiesparendes Gebäude und ein Grünbauwerk hervorragend errichtet worden. Damit habe man vor aller Welt deutlicher gezeigt, wie erhaben das Ideal und das Kampfziel der Partei der Arbeit Koreas für den Aufbau eines starken, zivilisierten, sozialistischen Staates seien.